Herzlich willkommen zu diesem Podcast-Beitrag, zu dem ich von Jürgen Wagner eingeladen worden bin. Herzlichen Dank dafür, um unser Projekt vorzustellen, das aus einer Initiative, der Initiative D21, hervorgegangen ist und über unseren Blog weitergeführt wird und derzeit aktiv weiter publiziert wird, der erreichbar ist unter der Adresse www.blog.initiatived21.de. Ich habe mir im Hintergrund Dr. Sami Rabi zur Unterstützung eingeladen, der quasi der Kopf des Projektes ist und das Ganze organisatorisch leitet und vielleicht an mancher Stelle einfach ein paar wichtige Einsprengsel und ein paar wichtige Kommentare noch hinzufügen kann. Erstmal hallo an dich, Sami. Hallo an alle Zuhörer. Okay, gut. Also, um auf den Blog zu sprechen zu kommen, der ist hervorgegangen aus einer recht interessanten Initiative, aus einem tollen Projekt. Es ist so, dass ich, also Initiative D21 vielleicht mal vorab, das ist das größte Public-Private-Partnership in Europa, wo das geht noch hervor aus Gerhard Schröders Zeiten. Da hat er sich mit der Industrie zusammengesetzt, um eben Deutschland in die Informationsgesellschaft zu führen, und das sind eigentlich alle großen IT-Hersteller, Softwareunternehmen in Deutschland vertreten. Das wurde weitergeführt auch unter Merkel, und ich sag mal, es werden verschiedene Projekte bei der D21 angestoßen, unter anderem eben auch im Bildungsbereich, so kann man das sehen. Genau. Jetzt noch kurz die Geschichte. Genau, ich bin eigentlich angestellt bei PP, die Bildungsagentur. Das ist eine Agentur, die sich speziell nur um Themen im Bildungsbereich kümmert. Und wir waren eben auch dabei, als bei der D21 das neue Projekt angestoßen wurde. Ich sag mal, vor allem Intel hat sich hier hervorgetan und hat gesagt, es muss in irgendeiner Form weitergehen im Bildungsbereich. Es sind dann noch weitere Unternehmen dazugestoßen, da sind wir auch sehr froh drüber. Also ich denke, das sind große Namen auch, Oracle, O2, Fujitsu, Siemens, die Zeit, um mal die Großen zu nennen. Und weil eben die D21 ein Public-Private-Partnership ist, haben wir auch Länderpartner, die sitzen bei der D21 auch immer am Tisch. Und da konnten wir dann Hessen glücklicherweise gewinnen, das Land Brandenburg, Berlin und den Freistaat Sachsen. So ist das entstanden. Es gab dann eine längere Abstimmungsphase, und in der wurden die Inhalte erarbeitet, eben vor allem Schwerpunkt 2.0. Da kommt man nicht mehr drum rum, einfach im Bildungsbereich. Und so hat sich das Projekt dann, wurde es aufgesetzt, entwickelt und hat es angefangen. Ich kann auch gleich noch was dazu sagen, wie viel Veranstaltungen wir bisher hatten. Wir haben insgesamt 3 Veranstaltungen, 2 sind schon gelaufen. Diese 2 Veranstaltungen sind vor allem mit Referendaren durchgeführt worden, aus dem Grund, weil man gesagt hat, das ist eigentlich, wir haben diesen Bruch jetzt in den Lehrerkollegien, dass viele Lehrer ausscheiden, einfach in Pension gehen, die über die nächsten Jahre. Und wir gucken, dass wir jetzt die neue Generation, dass sie auch diesen gesellschaftlichen Wandel, den es gibt durch Computertechnologien, einfach mitvollzieht, wenn sie dann verbeamtet werden, in den Schulen lehren und lernen. Und das ist der Hintergrund, warum wir gesagt haben, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, eben diese Workshops durchzuführen. Die haben zum einen in Lübeck stattgefunden. Da waren so um die 30, ein bisschen weniger Referendare aus Berlin und Brandenburg. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das Projekt versteht sich als Exzellenzprojekt. Das heißt, ging es wirklich darum, nochmal Multiplikatoren ranzuziehen, Leuchttürme, also auch von den Personen her, die wirklich bisher einen sehr guten Eindruck gemacht haben in ihren Seminaren. Und das kann ich auch dann bestätigen jetzt nach dem ersten Workshop, dass das wirklich hervorragende junge Lehrer waren, angehende Lehrer. Und mit denen wurde dann diskutiert, wie das Web oder wie die, ich sag mal, neue Form von Wissensgenerierung mittels digitaler Technologien in den Unterricht Einzug erhalten können. Da sind tolle Ergebnisse, wurden da entwickelt oder erarbeitet, die auch alle auf unserem Blog nachzulesen sind, beziehungsweise wird alles transparent gemacht, um eben auch diese Web 2.0-Philosophie glaubwürdig darzustellen. nämlich so, dass es ein Anstoß ist, hier mitzudiskutieren, und dafür ist eben der Blog auch hauptsächlich gedacht. So, ich hör mal auf. Genau, also da hast du schon viel gesagt, und genau aus dieser Initiative, die du beschrieben hast mit den beiden Fachtagungen in Lübeck und dann in Frankfurt, auf der ich dann auch Frankfurt beteiligt war, aus diesen Fachtagungen ist ja dann letztendlich der Blog auch entstanden, den ich dann einigermaßen aktiv übernommen habe. Und der ist jetzt quasi das Bindeglied zwischen diesen verschiedenen Fachtagungen und auch der noch anstehenden Tandemtagung mit Schulrektoren und Junglehrern, die noch in Bonn stattfinden wird. Und Ziel dieses Blogs ist es dann eigentlich, wie gesagt, diese Informationen, die auf den Fachtagungen gestanden sind, diese reichhaltigen Ideen fortzuführen, vorzutragen, immer mit neuen Informationen zu unterfüttern und sich damit quasi in die aktuelle Diskussion rund um Web 2.0 und IT-Technologie im Unterricht einzuklinken. Darüber hinaus soll der Blog natürlich auch Spaß machen. Wir wollen da kein trockenes Projekt aufziehen, das nach 2-3 Mal Lesen langweilig und informationsüberfüttert erscheint, sondern es soll auch ab und zu ein bisschen lustig und ein bisschen spaßig zur Sache gehen. Das lockern wir ab und zu ganz gut mit ein paar YouTube-Videos auf und anderen netten Anregungen. Im Grunde steht über der ganzen Idee des Blogs aber diejenige, dass wir erreichen wollen, dass man sich einfach Gedanken macht über diese neuen Möglichkeiten, die das Web 2.0 bietet, über diese neuen Chancen, diese Möglichkeiten in den Unterricht zu integrieren. Wenn uns das gelingt, einfach junge Lehrer, auch erfahrene Lehrer, Referendare, ist, glaube ich, unsere Hauptzielgruppe, so ein bisschen wachzurütteln und so ein bisschen zu zeigen, Leute, schaut her, da gibt es was, da sind Möglichkeiten, das ist alles gar nicht so schwer, das ist keine Hexerei, das ist mittlerweile so einfach geworden, dass man es eigentlich problemlos übernehmen kann. Wenn uns das gelingt, da so ein paar Anstöße zu geben, dann ist, glaube ich, der Blog auf einem ganz guten Weg. Und wenn ich das so verfolge, wie der Blog im Moment wächst und wie auch unsere Leserzahlen steigen, sind wir da, glaube ich, auf einem Weg, der ganz gut ankommt und der mehreren Leuten dann auch eine Hilfe ist, hier und da ein paar Tipps zu finden oder ein paar Anregungen zu bekommen. Also das Projekt ist dann, und das ist auch der Blog weiterhin, ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, es wird getragen von den Referendaren. Wir haben quasi eine Community gebildet, die Basis dieses Projektes bildet und aus der heraus jetzt die Ideen sprudeln sollen. Das heißt, es ist kein Projekt, das sich wie herkömmliche Ausbildungswege, wie man es kennt im Referendariat, von oben herab auf die Referendare herunterprasselt und quasi vorgegebenes Wissen füttert und sozusagen gelenkte Wege aufweist, sondern wir wollen quasi den Spieß umdrehen und von unten das Projekt angehen. Das heißt, Referendare, die an der Basis sind, versuchen, neue Ideen reinzubringen, neue Denkanstöße zu geben und quasi das System so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, dass wir quasi das Ganze von der anderen Seite betrachten und nicht ausgetretene Wege oder bereits in Ausbildung integrierte Wege erneut beschreiten, sondern bewusst mal links und rechts des Weges gucken, was es da noch so gibt und wie man eventuell neue Ideen in den Unterricht reinbringen kann. Ich denke, da ist die Zielgruppe und die Ausgangsgruppe der Referendare diejenige, die noch relativ viel Enthusiasmus mitbringt und genau die richtige Gruppe ist, um da mal abseits des Weges zu trampeln und mal auch ein bisschen auf den Busch zu klopfen. Da sind wir auch schon bei den Schwerpunkten des Blogs, die sich eigentlich da darin ergießen, dass wir hauptsächlich auf das Web 2.0 gucken wollen. Das ist unser Hauptthema im Blog. Wir wollen schauen, welche Dienste werden uns im Internet zur Verfügung gestellt, welche Möglichkeiten werden uns aufgewiesen, die wir quasi übernehmen können und in den Unterricht integrieren können. Daran eng angeknüpft sind natürlich dann die damit einhergehenden Fragestellungen und Problemstellungen, die sich aus Datenschutz ergeben, die sich aus neuen Kommunikationsstrategien ergeben, die sich dann aus medienpädagogischer Sicht darin ergeben, wie kann man den Jugendlichen und den Kindern erhöhte Medienkompetenz beibringen und wie kann man sie quasi fit machen für eine Zukunft, in der es darum gehen wird, aktiv im Internet sich zu beteiligen, aktiv an diesen neuen Wissens- und Informationssträngen teilzuhaben. Ein Schwerpunkt, der bisher sehr stark im Blog diskutiert wurde und auch immer wieder zur Sprache gekommen ist, um mal ein Thema jetzt herauszugreifen, exemplarisch, sind die sogenannten Lernplattformen. Das ist auch aus der Sichtweise herausgekommen, dass auf den Fachtagungen, die bereits angesprochen wurden, verschiedene Lernplattformen vorgestellt wurden und da auch ein bisschen Werbung für gemacht wurde. Und jetzt quasi der Blog versucht, so ein bisschen weiterzuführen, welche Ideen da aufgegriffen wurden und versucht, so ein bisschen zu sortieren, wie der aktuelle Stand ist. Und um das einfach nochmal kurz zu bündeln, sind wir mittlerweile, und da ist die Diskussion im Blog auch schon etwas aufgeflammt, soweit, dass wir sagen können, dass diese Lernplattformen derzeit dermaßen in Bewegung sind, dass wir zunehmend wegkommen von statischen und kontrollierten Plattformen hin zu offenen Plattformen, die es dem einzelnen Schüler auch ermöglichen, seinen eigenen Content einzubringen, seine eigenen Ideen einzubringen und quasi seine eigene Lernplattform zu stricken. Das ist quasi ein Schwerpunkt, und ich glaube, da hast du, Sami, auch noch ein paar Ideen, wie so eine Plattform der Zukunft aussehen könnte. Ja, gut, also die Diskussion um die Plattform, das muss man sagen, auch bei den Workshops, das ist wirklich eine beherrschende Frage, das ist eine der wichtigsten Fragen, die immer auftaucht. Darf man jetzt Google nehmen, sagt man zu den Schülern in einer Klasse, sie müssen sich alle Google-Accounts machen, sollen sie sich YouTube-Accounts machen? Also das Problem haben wir immer, dann haben wir Leute, die eher sagen Wikis, dann haben wir ja auch Unternehmen dabei, die eigene Plattformen haben, da gab es auch schon, ich sag mal, starke Diskussionen, ist das dann, müssen diese Plattformen benutzt werden, müssen die auch bei dem Projekt benutzt werden, also da stehen wir wirklich vor einem Boost an Plattformen, an Möglichkeiten, wo aber bisher, glaube ich, das sind die Erfahrungen einfach aus dem Projekt bisher, wo es keine Antwort gibt, die für alle in irgendeiner Form richtig ist. Also was ich glaube, wo es hingeht, ist einfach, das habe ich auch in dem Blog schon oft gepostet, sind einfach Mashups. Das eben, und das denke ich, ist wirklich fundamental, dass jedes Individuum eben selbstständig, deswegen auch immer das Stichwort selbstorganisiertes Lernen, selbstständiges Lernen, und das ist ja im Endeffekt jetzt abstrakt gesehen auf jeden Fall geht, dass sich jeder User, jeder Schüler, jeder Lehrer sein eigenes Mashup erstellen muss, um seinen Lernprozess zu optimieren. Da gibt es Anregungen von allen möglichen Seiten, die müssen noch nicht mal aus dem schulischen Bereich kommen, das kann genauso aus dem Unternehmensbereich kommen. Google Docs zum Beispiel ist ja auch nicht primär für den Schulbereich, aber es ist eben für den Schulbereich genauso anwendbar. Und ich denke, die Zukunft liegt da einfach, oder ist nicht die Zukunft, ist auch schon heute so, jeder muss gucken, für die Bedürfnisse, die er hat, muss er sich sein bestes Mashup zusammenstellen, um das optimale Portfolio sozusagen darzustellen, sich in diese Diskussionen, die im Web stattfinden, um sich dafür fit zu machen und da mit interagieren zu können einfach. Das ist meine Sicht auch bisher aus den Erfahrungen des Projekts einfach. Genau, und das zeigt eigentlich, wie offen diese Diskussion ist und wie reichhaltig diese Diskussion ist. Und das ist genau die Schnittstelle, an der wir mit dem Blog ansetzen und wo wir natürlich auch hoffen, Diskussionen anregen zu können, und freuen uns natürlich über reichhaltige Kommentare. Um nochmal kurz zusammenzufassen, Informationen bündeln, Ankündigungen in die Diskussion einklinken, Spaß haben und neue Denkformen, neue Denkmöglichkeiten anregen. Das ist unser Ziel, und wer damit dabei sein will, wer sich damit einklinken will oder einfach mal zuhören will, wie die aktuelle Diskussion so läuft und in welche Richtung es gehen kann, der ist herzlich willkommen auf www.blog.initiatived21.de mal vorbeizuschauen, gerne den RSS-Feed zu abonnieren und sich dann hier und da einzuklinken. Wir freuen uns über jeden neuen Leser, jeden neuen Zuhörer, jeden neuen Mitdiskutanten. Und nochmals vielen Dank dann auch an Jürgen Wagner für die Plattform, dass wir ein bisschen Eigenwerbung betreiben durften und hoffen, den einen oder anderen mit unserem Blog dann auch überzeugen zu können. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite.